am Rhein, da tun wir uns gerne einen Wir machen uns nicht morgen früh. Wir schlafen, sind dann und bis an. Wir machen uns nicht morgen früh. Saufen, feiern und sind voll. Wir machen uns nicht morgen früh. Dann geht es wieder los in die Altbierschlacht.